Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 362 Punkte und kein Ende. Ja, Thema heute Pixel XL 2 Gerüchte. Ich wollte es ja eigentlich gar nicht mehr so groß ansprechen, ja, weil es noch so weiter Ferne ist und wer an Pixel interessiert sich, sollte noch das normale Pixel holen, ja, weil das wird noch eine Zeit lang dauern und naja. Aber trotzdem, es kamen diese Gerüchte auf und da muss ich halt natürlich drüber sprechen, klar. Dann in den News ging es auch diese Woche, naja, sagen wir mal, schleppen voran. Aber ich habe dann wieder was rausgekramt. Die Community war auch aktiv und ich habe noch einen Tipp für die Leute, die ständig die Community suchen. Ja. Kann ich verstehen, ja, sage ich dann auch noch was dazu. Und die App der Woche, diesmal was, ja, ganz komisches, ein Spiel, ja, aber mehr verrate ich noch nicht. Okay, Thema heute Pixel XL 2, zwei Modelle jetzt, ja, es gab ja zunächst mal Gerüchte, dass es drei Google Pixel geben wird, beziehungsweise Pixel XL, ja, warum die Gerüchte besagen, dass es mehrere Pixel XL geben wird, weiß ich nicht. Vermutlich deswegen, weil es vermutet wird, dass das kleinste ein 5,5 Zoll Display, also so irgendwo in der Gegend 5,5 Zoll sein wird und das größte ein 6 Zoll Display. Dann konnte man sich offenbar nicht vorstellen, dass es noch was anderes gibt. Aber ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass es wieder zwei Pixel geben wird. Eins mit vermutlich 5,5 Zoll und eins mit 6 Zoll. Und das Pixel wird dann das mit 5,5 Zoll sein und das Pixel XL wird es dann, oder Pixel 2 wird es mit 5,5 Zoll sein, das Pixel XL wird dann das mit 6 Zoll sein. Das dritte scheint jetzt abgeschafft worden zu sein, ja, offenbar hat man sich das da anders überlegt. Es wird jetzt nur noch von zwei Geräten gesprochen, eben hauptsächlich bei dem XL um dieses 6-Inch-Gerät, 6-Zoll-Gerät. Ja, warum ist das jetzt nicht weiter tragisch? Man vermutet, dass das Pixel XL, Entschuldigung, ich bin schon total durcheinander. Und das schon am Anfang vom Uncast, mein lieber Mann, da wird ja noch was geboten. Eieiei. Ja, das alte Pixel hatte ja die großen sogenannten Bezels, also so große Ränder, ja. Und wenn man die dann so gut wegmacht, und das ist ja das Gerücht, das eben besagt, dass das neue Pixel XL eben so dieses Borderless-System haben wird, was ja jetzt ganz große Mode ist, mal ungeachtet dessen, dass man das Handy dann nicht mehr richtig greifen kann, aber ist ja nicht ganz so wichtig, dass man das Handy in der Hand halten kann, ne? Ja, auf jeden Fall, das ist der große Schrei hier und das ermöglicht dann eben, dass das neue Pixel XL vermutlich ein 5,5 Zoll Display haben wird und kaum größer ist oder nicht größer ist als das jetzige normale kleine Pixel. Und deswegen ist es nicht mehr erforderlich, ein kleineres Display zu machen, weil es eben, wie ich ja schon gesagt habe, bei den heutigen Anwendungen, ich habe hier mehr und mehr Anwendungen auf dem 5,5 Zoll Display, da merkt man, dass die Entwickler so ein Mate 7 oder so hatten, ja, oder ähnliches mit einem Riesenscreen, wie es eben in den asiatischen Ländern gang und gäbe ist, ja. Da heißt es, je größer das Screen, desto besser. Da kommen ja die Fablets her und alles. Ja, also das ist natürlich klar, so 6 Zoll, da schreckt niemand mehr zurück vom Handy. Und das ist halt jetzt eben die große Chance, wenn man eben diesen Rahmen da ausmerzt, dass man dann eben viel mehr Platz hat für das Display und dann eben das auch größer machen kann. Ja. Also, deswegen wird es wohl keine drei verschiedenen Pixel geben, sondern nur zwei, wie gehabt, ein kleines mit 5,5 Zoll, das ist dann das Pixel, und dann ein Pixel XL mit 6 Zoll oder größer, ebenfalls mit diesen randlosen Systemen, und dann hat man eben, ja, im Prinzip alle zufriedengestellt. Das Handy ist nicht größer, aber viel mehr Display und das ist ja was. Schön erstmal, nur eben das Problem beim Greifen, beim Halten des Gerätes, da ist das eben unvorteilhaft. Und dann gab's noch ein Gerücht, dass zuerst dachte ich, ah ja, wow, das hört sich doch ganz gut an. Und dann mein zweiter Gedanke war, ach, das ist doch vollkommen irrelevant, ja. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus, ja. Firmen haben Fertigungsbänder. Diese Fertigungsbänder werden anderen, kleineren Firmen, die keine großen Kapazitäten an Fertigungsbänder haben, ja, zur Verfügung gestellt, um Geräte zu bauen. Einige Firmen sind bekannt, wie zum Beispiel HTC macht es in Korea ist es, glaube ich. Foxconn ist zum Beispiel einer der bekannten, die stellen für Apple her, für unzählige Android-Geräte, also von Firmen und so weiter und so weiter. Ja, sogar Ericsson hat man für Sony Geräte produziert, ja, unfassbar. Und wenn man da dahinter fragen würde, ja, was ist denn jetzt eigentlich, woher kommt denn das Telefon? Dann würden fast alle Geräte irgendwie HTC, Foxconn, ja, oder die bekannten Verdächtigen eben heißen. So darf man das nicht sagen. Und hier wird's schon wieder gemacht bei Talk Android, ja. Die Gerüchte besagen, dass LG hinter dem Pixel 2 stecken soll. Und dann erst wollte ich hier eine Diskussion anfangen oder sagen hier, wie gut ich das finde oder eben wie schlecht, ja, je nachdem. Aber ich sage nein, stopp, halt. Das ist irrelevant. Dieses Phone ist genau wie das erste Pixel, ja, von Google. Das Gerät kommt von Google. Ende. Wir sagen auch nicht beim iPhone, das ist ein Foxconn. Ja? Und wir sagen auch nicht von den vielen anderen Geräten, dass das ein HTC ist. Ja? Und wenn eben LG die Fertigungsbänder zur Verfügung stellt, um das Pixel 2 zu machen, okay. Das Design wird von Google gemacht, genau wie es bei dem Pixel war, natürlich mit Schablonen von den jeweiligen Firmen, ja, klar, natürlich, aber das spielt keine Rolle, so werden heutzutage eben Handys produziert. Einige wenige Produktionsfirmen haben Layouts und die werden zur Verfügung gestellt und dann kommen andere Firmen und sagen, ja, das und das und das und das und das möchte ich gerne dran haben, jetzt macht mal, und dann machen die das und dann ist das Smartphone aber eben ein Phone von der Firma, die das in Auftrag gegeben hat, in dem Fall ein Google Phone. Dieses Pixel kommt von Google. Ende Gelände. Ja, das müssen die Leute endlich mal sich einverleiben, denn es ist äußerst übel für die Firmen, ja, wenn in der breiten Öffentlichkeit dieses so gesagt wird. Ja, vieles, was früher nur in absolut kleinen Technikjournalen und so weiter, ja, die eben das Ding auseinandergefriemelt haben und da die Hardware kontrolliert haben, aufgetaucht ist, kommt halt heute durch die Webseiten eben einer größeren Masse zu Bekanntheit. Und dann lesen die, dann liest, was weiß ich, irgendwie so ein dritte Klasse Journalist von der Printpresse, ja, also von den alten Medien, liest das und sagt dann, ja, das neue Google Phone ist ja von LG. Und dann wird Google unter Umständen halt mit ganz anderen Problemen konfrontiert werden, nämlich, dass es zum Beispiel Leute gibt, nein, ein LG kaufe ich mir nicht. Das Teil ist aber kein LG. Das ist ein Google Telefon. LG baut das Ding zusammen, mehr nicht. Und genauso war es eben bei HTC in dem ersten Pixel. Und das hat unter Umständen auch wieder Leute gekostet. Übrigens, Pixel momentan soll die Millionenmarke geknackt haben. Damit ist es weitaus häufiger verkauft als jedes Nexus-Gerät vorher. Ja, das hätte ich gar nicht vermutet bei dem Preis. Ich war ja sehr skeptisch, muss ich sagen. Aber leider wird das dann natürlich auch ein Zeichen sein von Google, für Google. Die können geldlich verlangen, was sie wollen, oder können so viel verlangen wie Apple, die Leute bezahlen es. Weil wenn das Teil noch so erfolgreich war, ja, das ist schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, um zum Thema zurückzukommen, dass das jetzt ein LG ist oder nicht, oder wer das baut oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist schädigend für das Ansehen von diesem Phone, weil dann Vorurteile gegen bestimmte Geräte, ja, zum Tragen kommen. Eben die Leute, wo zum Beispiel mit LG-Phone schlechte Erfahrungen gemacht haben, die sind dann eben negativ gestimmt auf dieses Pixel XL2 oder Pixel 2, wenn die das lesen. Dabei gibt es keinen Grund, weil es eben kein LG-Phone ist, sondern es ist ein Google-Phone mit einem eigenen Design, beziehungsweise, also meine ich nicht nur äußerlich, sondern auch ein Hardware-Design, ja, mit eigenen Features, mit eigenen Funktionen, mit eigenen Vorhergaben, ja, und danach wird es eben lediglich produziert, ja. Keine Ahnung, warum das nicht in die Köpfe der Menschen reingeht. Also, Pixel kommt von Google, Pixel 1 kommt von Google, Pixel 2 kommt von Google und von sonst niemand. Die News, das Gboard, ja, also die Google-Tastatur, das haben sie es früher mal genannt, jetzt heißt es ja Gboard, ne? Die KI-Power verschlimmbessert die Erkennung bei mir. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, weil ich wie auch als offizielle Funktion angepriesen, ja, und das brauche ich auch unbedingt, Deutsch und Englisch zusammenstehen habe, ja, damit er beides erkennt. Aber Leute, was der mir manchmal vorschlägt, seit Google mit der KI darum gepfuscht hat, die Google-Tastatur war vorher auch auf einem Pixel ein super Teil, ja, hat wirklich fast immer getroffen, ja, so wie ich das früher von SwiftKey gewohnt war, ja, immer super gut. Was da jetzt manchmal zusammenfriemelt, das ist sowas von total unlogisch und ich glaube, da hängt es damit zusammen, dass im Hintergrund da schon eine KI werkelt, ja, oder was das auch immer heißt, KI, ne? Das ist wieder so ein Modewort, so ein Schlagwort, ja. Das bedeutet überhaupt nichts. Wenn da jemand denkt, da hinten, da ist jetzt im Handy oder auf dem Google-Server, denkt da jetzt so ein Computersystem, ach ja, was machen wir da mit dem falsch? Ja, das sind einfach nur Programme, die eben ablaufen und intelligent gemacht wurden und sonst gar nichts momentan, ja. Ich glaube, das kann man mittlerweile sagen. Und deswegen, naja, aber ich, weil es ja alle sagen, muss ich es halt auch sagen, damit es keine Missverständnisse gibt, aber ihr wisst schon mal, was ich meine, ja, also eine KI in Anführungszeichen. Aber seit die da rumwerkelt, ja, werden Satzstellungen versucht zu erkennen und ich habe so das Gefühl, dass das Satzstellungen und logische Aufbau von Sätzen im Englischen wären, aber nicht im Deutschen. Und dann kommen auch noch ganz verrückte Sachen. Also Groß- und Kleinschrift, da werde ich wahnsinnig, ja. Schreibt viele Wörter groß, die klein gehörten, schreibt viele Wörter klein, die groß gehörten. Zum Beispiel, schreibt doch mal diesen Satz. Genau. Schreibt doch mal. Dreimal dürft ihr raten, wie das Telefon mal schreibt. Groß, weil es an das Mal denkt. Ja, das Mal, das man zum Beispiel im Gesicht hat, wenn der Entwickler im Gesicht hat, wenn ich einen treff, ja, und so. Ja. Also, das ist zum Beispiel sowas. Ja. Die Groß- und Kleinschreibung übrigens, mal unabhängig davon, nach Punkt, in immer mehr Eingabefeldern, ja, wird nicht groß weitergeschrieben nach einem Punkt, obwohl ich das so eingestellt habe, weil wohl da ein Web-Eingabefeld mit ausgewählt wurde und dann kann man es nicht mehr so einstellen, dass da auch groß geschrieben wird. Finde ich absolut blöde. Zum Beispiel so in Diaries habe ich das oft gemerkt, die schreiben einfach klein nach jedem Punkt. Und das hat jede Menge mehr Tipparbeit zu bedeuten. Ja, ja, und es gibt noch viele andere Sachen, die mich echt nerven momentan am Gboard. Ich weiß gar nicht, was das soll. Und das ist echt schade drum, weil das war die beste Tastatur von der Erkennung her und jetzt ist es durch dieses KI-Werkeln einfach schlimm. Ja. Und ob es da noch eine bessere gibt oder in absehbarer Zeit eine bessere gibt, glaube ich nicht, ja, weil wenn das wirklich so ist, dass da eben diese in Anführungszeichen, ja, englische Denkweise, ja, der KI, das Problem ist, dann wird's wirklich schwierig, jemals eine vernünftige Tastatur in Deutsch zu bekommen, weil da müsste dann eine separate KI für Deutsch gemacht werden, unwahrscheinlich. Und wie sieht's denn aus, wenn man eben sowas wie ich brauche, ja, der ständig zwischen Deutsch und Englisch und Japanisch wechselt, ja, ich meine, gut, Japanisch, das kann man ausklammern, weil ich da sowieso auf ein anderes Board schalten muss, ja, also das ist ja eine separate Tastatur im Prinzip, aber hier gerade mit dem englischen Deutsch, ja, wenn man das dann zusammen einstellt, das ist einfach nicht okay. Ich merke auch schon seit dem letzten Update, dass wenn ich zum Beispiel ein Wort tipp, dass es auch im Englischen gibt, ja, dann versucht er Englisch weiterzuschreiben mit den lustigsten Sachen. Ja. Der korrigiert das dann automatisch und wenn man nicht aufpasst wie ein Luchs, hat man auf einmal so einen halbenglischen Satz da stehen, der überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Und also das ist alles katastrophal. Also momentan die KI nicht optimal. Auch wenn es neue Änderungen gibt, da, ja, zum Beispiel werden jetzt demnächst, ich habe leider dieses Update, das neueste Update noch nicht bekommen, da soll es möglich sein, dass man eben auch Emojis praktisch zeichnet mit dem Finger, ja, und also einfach andeutet, zum Beispiel so ein Katzenkopf ist in der Demo gezeigt worden und dann werden eben alle Katzen-Emojis angezeigt, ja. Und das ist vielleicht auch nützlich, ja, weiß nicht. Wenn man nicht weiß, wie so ein Emoji heißen sollte, ja, mal gucken. Oder man ist sich selbst nicht ganz sicher, kann man ja mal einen Pokéball malen, mal sehen, was vorgeschlagen wird. aber das ist zum Beispiel sowas und die Satzvervollständigung wird eben intensiviert, ja, das heißt, dass jetzt schon relativ große Textstücke komplett geschrieben werden können, ja, zum Beispiel da schreibt hier in der Demo jemand nur what do und dann ist auszuwählen do you think, ja, und schon hat man hier den halben Satz, ne, aber das ist möglicherweise dann eben genau das oder ein Problem, was es dann geben wird, dass diese scheinbar intelligente Erkennung das alles komplett durcheinander wirft. Ja, ein South Park Game kommt dieses Jahr, ja, und euer Phone wird zerstört dabei. Ja, das versprechen zumindest mal die Entwickler, ja. Und das nennt sich tatsächlich auch Phone Destroyer. Also ihr seid selbst schuld, wenn ihr das runterlädt und euer Phone geht dann kaputt. Ne? Das heißt ja schon so. Aber es ist natürlich ein anderes Spiel. Ein Kampfspiel, wo verschiedene Charaktere eigentlich jeder gegen jeden. Oder sagen wir mal, vielleicht auch das Spiel der nicht politischen Korrektness. Ja, also was da abgeht, das ist heftig. Ja. eigentlich jede Splittergruppe und Minderheit kämpft gegen andere Minderheiten und Splittergruppen. Das kann man dann auswählen. Also das ist schon heftig. Wird bestimmt großen Anklang finden, weil es natürlich total überzogen und auch sarkastisch und satirisch gemeint ist. Ja, würde mich nicht wundern, wenn das wieder einen politischen Seitenhieb wäre. Wäre ja typisch South Park. Und erwartet wird das Spiel eben noch innerhalb 2017. Den Trailer könnt ihr euch schon mal angucken. Der hat es, wie gesagt, schon in sich. Und deswegen gibt es auch gleich eine Warnung vor dem Trailer. Achtung, dieser Trailer könnte sensitive, also könnte empfindliche Personen irritieren. Yep. Das glaube ich allerdings auch. Vor allem, wenn ihr zu einer Minderheitsgruppe zählt. Meine Güte. Android Excellence startet im Play Store. So sieht's aus. Dieses hochtrabende Prädikat findet ihr unter dem Menüpunkt Editor's Choice. Ja, das ist neu hinzugefügt worden beim Play Store. Ich hab das sogar schon. Ja, man glaubt's kaum. Ich hab mal etwas gleich bei der Ankündigung. Das darf ja gar nicht wahr sein. Ich bin verwirrt. jedenfalls könnt ihr ja so hier auswählen, so bei Top Charts, Game, Categories und so weiter. Und dann gibt's auch Editor's Choice. Und darunter findet ihr jetzt die Android Excellence Awardees. Ja, und da sind dann zum Beispiel so Sachen drin wie AliExpress Shopping App, ja, gerechtfertigt meiner Meinung nach, Runtastic, verschiedene Spiele, Star Wars Galaxy of Heroes beispielsweise, ja, also grundsätzlich quer durch den Garten von Apps, wo Google eben meint, die sind besonders exzellent, gut programmiert, ja, und schön zu bedienen, halten sich an Standards und so weiter und so weiter. Und da gibt's, wie gesagt, schon jede Menge in diesem System mit drin. Sicherlich kann man natürlich auch über die Auswahl streiten. Diese Auswahl bleibt für etwa ein Vierteljahr, also ein Quartal, immer bestehen. Dann wird sie ersetzt durch eine neue Auswahl von Apps. Ist also nichts, was jetzt sehr schnelllebig ist und da jede Woche geändert wird. Da muss man schon zur Creme de la Creme gehören, ja. Wenn man da reinkommen will, ne? Ja, gut. Ich meine, als Orientierung kann man sicherlich gutheißen, denn gerade Leute, die neu sind bei Android, haben wirklich schwierige Zeiten da im Play Store die geeigneten Apps zu suchen. Und ich finde, man sollte noch mehr Kategorien machen mit geprüften, handverlesenen Apps sozusagen. Ich weiß, dass es ein bisschen unfair ist gegenüber zum Beispiel Newcomern, die eine ganz, ganz tolle neue App herausgebracht haben. Ja. Die werden dann eben nicht so prominent platziert, wie zum Beispiel eben eine Firma, die bereits bekannt ist und eine App drin hat. Ja. Aber es ist halt so, dass viele Leute da Schwierigkeiten haben, und wenn man mal ganz unbedarft so eingibt, also Sachen eingibt in dem Play Store, und stellt euch mal vor, ihr habt jetzt wirklich keine Ahnung von der Geschichte. Ihr habt jetzt euer erstes Smartphone bekommen, ja, und jetzt habt ihr da was zum Beispiel gehört über das Spiel XY, ja, oder über eine bekannte App halt, ja, und ihr gebt es ein, ja, selbst bei den wichtigen Apps, ja, und ich meine, das hat sich ja noch gebessert, aber selbst bei wichtigen Apps kommen dann manchmal Vorschläge mit Apps, die von irgendwelchen Leuten zusammengefriemelt wurden, wo überhaupt gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was ihr eigentlich wollt, ja, und das kann dann ernsthafte Probleme mit sich führen. Auch Schwindler und Betrüger sind da hoch mit dabei, ja. Und das bleibt auf jeden Fall ein Thema für die für die nächste Zeit. Und ich denke, dass da so ein paar interessante Sachen, wie eben solche handverlesenen App-Listen, dass die da vielleicht mehr Sicherheit bringen. Ja. Schwieriges Thema, ne? Man will es ja eigentlich allen recht machen, aber es geht nun mal nicht. Das ist das, was auch die EU gerne machen würde, ja, so Google vorgeben, was für Suchergebnisse sie eingeben, wenn man dann zum Beispiel eintippt, so Docs, dass dann eben Google Docs einem hier vorgeschlagen wird. Das sollte einen nicht verwundern und das ist auch keine illegale Bevorzugung der eigenen Dienste. Es ist nun mal so, dass Docs ja ein Begriff ist, das hauptsächlich eben Google Docs zugeordnet wird und das ist das, was Millionen von Menschen jeden Tag nutzen. Ja. Und dass da vielleicht nicht Soho Docs kommt, ja, oder Microsoft Docs, weil das gibt's ja auch nicht, ne? Das heißt ja dann, wie heißt das, Office, ja, ist ja im Paket drin. Und das sollte eigentlich klar sein, ne? Aber naja, die EU möchte das vielleicht ein bisschen anders haben, ne? Wenn man Office eingibt, dann kommt auch hier Microsoft Office als allererstes Ergebnis. Also was will man denn mehr, ne? Google taucht da noch nicht mal auf. Irgendwann kommt ganz unten LibreOffice noch. Die könnten sich ja auch mal beschweren, dass die zuerst kommen. Ne? Ihr seht, so ist das Problem. Ja, Sommerferien, oder nein, Sommerfreuden. Ja, Sommerferien, nein, haben wir zum Glück noch ein bisschen. Sommerfreuden, Smartphones zum Eierbraten. Leute, also ich muss sagen, es ist mal wieder Zeit, wo die Smartphones einen so richtig dahin brutzeln. Ja. Und das ist nicht gut für euer Smartphone, deswegen versucht es kühl zu halten. Vor allem im Auto. Das Problem ist allerdings, klar, ihr habt ein Smartphone ja für alle möglichen Sachen, also auch zum Navigieren. Dabei wird das Gerät heiß. Irgendwelche hirnrissischen Vorschläge, die ich schon gehört habe, ja, ja, im Auto GPS, Wi-Fi und alles ausschalten, kann der gleich vergessen. Die Wärmeentwicklung dabei ist nur minimal. GPS ist nur aktiv, wenn er es braucht, sprich, wenn ihr navigiert. Ja, und dann muss es natürlich auch eingeschaltet sein. Übrigens, Wi-Fi bitte auch eingeschaltet lassen beim Navigieren. Dann werden die Navigationsergebnisse vor allem in Städten extrem viel genauer. Sehr viel genauer werden die. Das ist nämlich vorgesehen, Google Maps nutzt oder ortet sich auch nach Wi-Fi-Netzen und nicht nur nach Satelliten in der Stadt. Deswegen ist es auch möglich, dass man selbst in Schluchten von Straßen, wo links und rechts hohe Gebäude sind, doch noch auf ein paar Meter genau sich navigieren lassen kann. Nur deswegen. Ja, aber was tun, ja? Ich habe letztens gemeint, ich könnte mein Dashcam-Programm nutzen und mich zusätzlich navigieren lassen. Ja. Musik habe ich schon gar nicht mehr getraut, dann abzuspielen. Das wäre normalerweise noch eine dritte Verwendungsmöglichkeit, was bei mir eigentlich los ist. Das heißt, ich nutze das Handy als Dashcam, als Navigationssystem und zum Musikspielen im Auto. Im Winter geht es auch einigermaßen. Ja, wird zwar auch schon gehörig warm, aber es geht noch. Aber Leute, was ich erlebt habe mit dem Google Pixel, nach 15 Minuten Dashcam und Navigation, das schlägt fast den Boden aus. Das kann man total vergessen. Das Ding wird knallheiß und zwar so heiß, dass man sich fast die Finger dran verbrennt. Und natürlich schaltet dann auch der Ladevorgang ab. Das ist ein Sicherheitsfeature. Wenn das Telefon zu heiß ist, wird es nicht mehr geladen, denn das würde ja dann noch mehr Wärmeentwicklung bringen. Ja. Also geht der Akku runter und zwar schnell, sehr schnell. Das Handy wird glühend heiß und ich bin überzeugt davon, wenn man das ein paar Mal macht, dann ist der Akku vom Handy schon zum Tode verurteilt. Und zwar innerhalb von kurzer Zeit. das darf nicht passieren, ein Akku darf niemals so heiß werden. Das kann sogar zum Feuerfangen führen und das wollen wir jetzt nun nicht, vor allem nicht im Auto, um Himmels Willen. Ja, also weg mit den Halterungen, ja, die auf dem Armaturenbrett sind. Da ist das Handy ohne jegliche Möglichkeit von Schatten, ja, direkt der Knall Sonne ausgesetzt. Und Leute, schon Anfang des Sommers, schon im Spätfrühling, ja, ist das zu heiß. Die Sonne brennt da schon ganz gewaltig. Das weiß ja jeder im Auto, ne, wie das ist. Und ja, Hunde und Kinder werden aus Autos befreit. Handys, dafür seid ihr zuständig. Bitte befreit sie auch. Lasst die nicht auf dem Armaturenbrett irgendwo liegen, zumal das sowieso eine dumme Idee ist. Da ist die Scheibe gleich eingeschmissen. Ja. Bekannter von mir kann da ein Lied davon singen. Drei Handys, sage ich nur. Drei Handys. aber auch aus dem Grund, ja, nicht im Auto einfach so liegen lassen. Und eben eine Halterung an den Lüftungsschlitzen anbringen. Dadurch wird das Handy noch durch die Luft gekühlt sogar. Ja. Bei Klimaanlagen müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, denn das Handy darf nicht zu schnell zu kalt werden. Ja. Schon kann sich Kondenswasser bilden im Handy, also Vorsicht da. Aber wenn man das gleich macht, bei Fahrtantritt, ja, Klimaanlage eben normal benutzt, dann wird das Handy auch gar nicht erst so arg heiß und dann geht es auch. Dort ist also der beste Platz, Lüftungsschlitze. Wenn ihr der Meinung seid, da kommt die Luft, die da rauskommt, ist zu eisig, ja, so wie es bei mir immer ist, ja, immer Klimaanlage voll, ne? Dann bitte vielleicht die Schlitze etwas schließen, soweit dass nur noch so ein bisschen Luft rauskommt. Das reicht dann für das Handy zu kühlen, ja, aber ihr übertreibt es dann nicht. Ja. Dann könnt ihr damit auch ohne Probleme navigieren und laden. Euer Handy-Akku wird's euch danken, denn nicht nur euch wird's zu heiß im Auto, auch euer Handy braucht eine Klimaanlage oder zumindest eine Kühlung in diesem heißen Metallkäfig. Das hört sich so schlimm an, aber Leute, nehmt das wirklich nicht auf die leichte Schulter. Ja, das kann nicht sein, dass ein Handy so heiß wird. Und gerade die neuen Handys sind offenbar davon noch stärker betroffen als die alten, weil immer mehr Leistung in immer kleinere Gehäuse passen muss. Ja, das Handy hat keinerlei Raum mehr innen drin, um Wärme groß abzuführen. Die Wärme wird quasi direkt nach außen geführt. So, was habt ihr dann drum? Meistens noch eine Schutzhülle, logischerweise. Ich habe zum Beispiel ja auch diese Glasschutzhülle beziehungsweise ein Outdoor-Rack von Spigen. Ist jetzt gar nicht so schlimm, ist eigentlich nur eine dünne Plastikhülle. Aber dadurch wird auch natürlich die Wärmeabgabe an die Umgebung weiter gemindert. Ja. Und dann kann es sehr, sehr schnell kritisch werden bei den Smartphones. Ist nun mal so, da muss man sich dran gewöhnen. Es wird nicht anders gehen, es wird nicht mehr besser werden, es wird nur noch schlimmer werden. Davon bin ich überzeugt. Und das ist vielleicht ein Problem, wo einige Hersteller noch mal ein Auge drauf werfen sollten. Vielleicht mal eine Ladeschale wieder machen, eine vernünftige Ladeschale, wo das Handy auch noch geschützt ist nach außen, ja, so dass die Sonnenstrahlen eben nicht direkt aufs Handy knallen, sondern auf die Ladeschale, ja, und, also oder eben das Handy generell weg von Richtung Windschutzscheibe und nach weiter unten setzen, da sind aber die Autohersteller gefragt, dass dort auch eine Möglichkeit gibt, wo man die Handys ablegen kann, so dass sie geschützt sind vor der Sonne, aber man sie trotzdem noch erkennen kann, zum Beispiel eben für Navigation, ja. Gut, das ist die eine Sache. Und für die Dashcam, da kann ich euch nur empfehlen, nehmt ein dediziertes Handy, zum Beispiel ein altes Handy, da auf den Trichter bin ich jetzt auch gekommen, deswegen zum Beispiel diese App, wo ich schon mehrfach erwähnt habe, Daily Voyager Pro, Ja, ist eine sehr, sehr gute Dashcam-App. Und die könnt ihr auf jedem Smartphone installieren, auch auf älteren Smartphones. 4.1 sollte man zwar haben, aber es gibt sogar Versionen, die ältere Android-Version unterstützen. Aber sagen wir 4.1, ihr könnt das Teil sogar herunterladen, ohne dass ihr einen Google-Account habt. Per Sideload direkt von der Webseite des Betreibers Daily Voyager. Ja. Warum das? Eine Dashcam ist etwas, das nimmt man nicht immer raus aus dem Auto. Das will man eigentlich im Auto drin lassen. Ja, zwar natürlich auch hier weg von der Scheibe. Ja, ganz klar. Und vielleicht eine Mittelkonsole legen oder sonst irgendwie. Ja, oder ins Handschuhfach. Aber eben weg vom Fenster natürlich, klar. Trotzdem will man das nicht immer mit sich rumschleppen. Das ist ja nur die Dashcam. Wenn ihr da aber euren Google-Account drauf habt, ist es vielleicht keine gute Idee. Weil wenn dann das Teil geklaut wird, habt ihr unter Umständen noch mehr als eine eingeschlagene Scheibe zu beklagen. Ja? Unter Umständen kommt derjenige dann an euren Google-Account und das ist vielleicht nicht ganz so okay, ne? Wie ihr euch vorstellen könnt. Und dann braucht ihr das eben nicht, ihr braucht gar keinen Google-Account einzurichten, ihr lädt das Programm einfach runter, überspielt es per USB auf euer altes Smartphone, aktiviert dann, installiert dann diese App, ja, und dann habt ihr ein Dashcam-Programm drauf, das eben alles kann, was ihr wollt, und dann funktioniert es auch, ja. Wie gesagt, Dashcam Pro ist dazu wunderbar geeignet. Es kommt mit verschiedenen Systemen sehr gut klar. Man kann alles sehr gut konfigurieren und damit hat sich dann die Sache. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mein altes Nexus S genommen, ja, und habe da jetzt diese Dashcam drauf. Dann wird es auch nicht so heiß. Warum? Flugzeugmodus ist eingeschaltet, ja. Alles kann ausgeschaltet werden, bis auf das GPS. Natürlich braucht man das GPS, ganz klar. Ja. Aber diese älteren Geräte, wie ich ja gesagt habe, werden auch nicht so heiß wie die neuen Geräte. Auch von daher nochmal einen kleinen Vorteil. Ja. Das Dashcam-Telefon muss natürlich auf dem Armaturenbrett sein. Schon ist es ja sinnlos. Schließlich soll das ja die Fahrt aufnehmen. Ja. Aber mit dem geht's. Mit diesem Trick geht's eigentlich, ja. Das wird dann erträglich heiß. Und euer anderes Gerät zum Navigieren, das ist dann eben, geschützt, in der Klimaanlage, ja. Ja, Google Feed, auch Google Now hat das früher geheißen, jetzt heißt es ja Google Feed, ja, taucht jetzt in transparenter Gestalt auf. Was sagt man denn dazu? Gar nicht schlecht, finde ich. Das komplett weiß hinter diesen Boxen ist weg und stattdessen ist also so eine transparent Sicht, ja, da, wo man eben sein Hintergrundbild da durchschimmern sieht, durch diese Textboxen, was ich sehr, sehr schön finde. Und es ist noch nicht ganz klar, ob das jetzt generell ausgeliefert wird an die Leute, aber es tauchen im Internet immer mehr Leute auf, die eben genau dieses so sehen, mit diesem transparenten Hintergrund. Ja. Wie gesagt, für die Leute, die eben diesen Google Feed haben. Übrigens, weil ich jetzt gerade Google Feed und so sage, ist ja eigentlich abgelöst worden, Google Now, das ist schon Google Assistant, ja. Der sollte ja auf alle Smartphones ausgeliefert sein. Ich habe es immer nicht bekommen, ja. Auch das Nexus 5X hat es noch nicht bekommen, ja, den Google Assistant. Also, ich glaube, ich habe schon mal gefragt, aber hat von euch irgendjemand schon offiziell den Google Assistant, also automatisch bekommen, ohne dass ihr das irgendwo über eine APK oder sonst irgendwas installieren musstet? Habt ihr das schon bekommen? Ich habe nämlich so das Gefühl, dass dieses Versprechen, Google hat gesagt, dass alle Smartphones ab Android 5, glaube ich, war es, mit dem Google Assistant ausgestattet werden. Alle. Und ich glaube, das ist gelogen. Ich glaube nämlich, dass die deutschen Geräte davon nicht betroffen sind, dass die gar nicht geupdatet wurden, dass das nur für US-Geräte zählt. Ja. Da würde mich mal interessieren, was ihr dafür Erfahrungen habt. Habt ihr schon auf irgendeinem Gerät den Google Assistant offiziell bekommen, ohne dass ihr selbst eine APK installiert habt? HTC freut sich bestimmt, nachdem sie die Anfangsverkaufszahlen des U11, ja, und ich sag's immer wieder, es ist kein deutsches U-Boot, verkauft haben, denn es hat die größten oder schnellsten Verkaufszahlen bisher, schneller als das HTC 10. Damit ist zumindest mal der Start von dem U11 gelungen. Wie sich natürlich die Verkaufszahlen jetzt dann weiterentwickeln, das ist eine andere Frage, das wird sich dann natürlich erst zeigen. Aber ein klasse Start bisher. Der CEO Chang dürfte also besonders erfreut sein diese Woche. Ja. Und jetzt wird sich mal zeigen, wie das weitergeht. Übrigens, das U11 finde ich optisch mit dieser super glänzenden silbernen Schale hinten, finde ich äußerst schön. Ja. Ausgezeichnet gemacht hinten. Also zumindest mal, was die Rückseite des Gerätes betrifft, ist endlich mal wieder als ein Gerät, das wirklich einmalig ist vom Design her. Ja. Sicherlich das Abgerundete wird nicht unbedingt immer perfekt sein, ja. Aber ich finde zumindest optisch sieht es doch wunderbar aus. Ja. Richtig futuristisch, wie aus einem Anime-Zukunftsfilm entsprungen. Ja. Außerdem kann man das dann auch so als Zerspiegel benutzen. Sehr schön. Sehr schön, meiner Meinung nach. Gut. Dann haben wir noch das LG G6 Plus. Das G6 Plus ist jetzt nun auch offiziell. Kommt mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Zum Glück, Leute, meine Gebete wurden erhört. Ich habe es ja schon letztes Jahr gesagt, dieses Jahr wird der Standard bei High-End 128 GB sein. Und ich glaube, dass ich recht habe, denn immer mehr Hersteller bringen für ihre Premium-Geräte 128 GB Storage. Das ist eine schöne Entwicklung. LG hier sogar mit 6 GB Hauptspeicher, was meiner Meinung nach auch sehr schön ist. Da sind aber noch viele bei 4 GB stehen geblieben, was ich nicht so toll finde, aber akzeptabel ist. Ansonsten bringt dieses Gerät ein 5,7 Zoll QHD Plus Display mit, ein Snapdragon 821, das ist interessant, das ist nämlich genau derselbe Prozessor wie in dem Pixel arbeitet, ja, interessant, Microsoft SD Slot, Micro SD Slot, das kommt davon, wenn man da Rios Wochen sich über Microsoft quatscht. Dual 13 Megapixel Kamera, ja, 5 Megapixel Kamera Front Facing und Bluetooth 4.2, NFC, USB-C, 3300 mAh Akku und als Schmankerl sozusagen, ja, Bang & Olufsen Earphones. Finde ich gar nicht schlecht, also da kann man zumindest mal eine gewisse Qualität erwarten, ist doch ganz okay, ja. Vielleicht kommt dann auch dieser 32-Bit Quad DAC Decoder zum Tragen, das in dem Gerät eingebaut ist, der in dem Gerät eingebaut ist, gar nicht schlecht. Interessant, wie gesagt, dass statt dem 835er Prozessor der 821er eingebaut ist, aber das zeigt auch, dass so Firmen wie LG in ihre Premium-Geräte sagen, ja, also von der Leistung des Prozessors her ist der 821 absolut ausreichend. Das ist ja auch das, was ich immer sage, die Prozessorleistung ist sekundär. Ein 835, ja, mit 64 GB schafft nicht im Praxisbetrieb die Leistung wie ein 821 mit 128 GB Betrieb. Das ist wichtig. Und dann kommt eben auch noch der Hauptspeicher zum Tragen. 6 GB Hauptspeicher, da bleibt genug Luft, da muss nicht viel rumgeschaufelt werden, ja. Im Gegensatz zu anderen Modellen, die vielleicht mit einem superschnellen Prozessor kommen, aber nicht genug Hauptspeicher haben, die dann ständig hin und her schaufeln sind, dann zählt ja schon gar nicht mehr die Geschwindigkeit vom Prozessor, sondern nur noch die Geschwindigkeit von den RAM-Chips. Ja. Müsst ihr auch bedenken. Wunderbar, also ist jetzt offiziell übrigens, diese Daten sind also offiziell angekündigt. Es gibt natürlich auch ein G6, das ist eben dieses nicht mehr das ganz so Premium, ne? Das gibt damit weniger Speicher, ganz klar. Wann und was die Geräte kosten wird außerhalb von Korea, ist noch nicht klar, aber man darf hier auch davon ausgehen, dass eben das LG G6 Plus dann in Preisregionen liegen wird zwischen, ich schätze mal, zwischen 800 und 1000 Euro. Ja, da muss man damit rechnen. Ja, dann komme ich jetzt mal zu den Community-Sachen. Bluetooth-Chaos war ein Thema. Und zwar in der letzten Wochensicht habe ich mich echauffiert darüber, dass Bluetooth ein Riesenhaufen Müll ist bei Android. Und auch bei iOS soll es da große Schwierigkeiten geben, wie es schon letzte Woche da gesagt wurde. Der Fernan schreibt jetzt, also zu Bluetooth-Headsets benutze ich seit langem Jabra Evolve 65, auch für die Arbeit wegen Telcos etc. funktioniert tadellos, sogar parallel mit Bluetooth 4.0 Geräten wie Samsung Gear. Super Klang, Ausdauer, Mikrofon top, keine Aussetzer oder Unterbrechungen, weder am Samsung S7 noch Tablet von Samsung, früher auch super an LG. Was Autos angeht, gibt es auch Marken, die nicht mit Apple können. Zum Beispiel Nissan. Ja, also zu ersterem, es ist wirklich das Zusammenspiel bei diesen Bluetooth-Geräten. Ich habe zum Beispiel hier ein Sony, ich glaube BT20 irgendwas, ja, das ist ein feines Bluetooth-Headset, ja, finde ich sehr, sehr toll, weil man hier seine eigenen Kopfhörer anschließen kann. Man hat quasi das Bluetooth-Teil separat und kann dort jeden beliebigen Kopfhörer anschließen. Finde ich also absolut genial. Hat auch gute Qualität und so weiter. Verträgt sich auch gut. Ja, also funktioniert gut mit dem Pixel. Gestern passiert, übrigens nach dem Sicherheitsupdate, da wurde auch da wieder was verschlimmbessert. Ja, Bluetooth hat mal wieder ein paar Schwierigkeiten mehr bekommen. Das ging nämlich vorher alles einwandfrei. Ja, ich hab das Teil an, höre Musik über das Bluetooth-Headset und alles klar, wunderbar. Hab aber festgestellt, der Play-Button funktioniert nicht mehr mit Pause. Okay, also geguckt, was ist los? Nur festgestellt, also wenn man das Display aus hat und eine andere App geht und dann das Display ausschaltet, dann funktioniert der Button nicht mehr. Hat früher einwandfrei geklappt, vor diesem Sicherheitsupdate, also noch vor ein paar Tagen, wunderbar, jetzt klappt's nicht mehr. Jetzt muss ich das Gerät entsperren und in die App gehen und dann funktioniert der Button wieder. Super, super, Google, vielen Dank. Das Gerät ist jetzt so sicher, ja, weil da wurde auch ein Bug bei Bluetooth gefixt, ja, also Sicherheitsproblem, ja. Bluetooth ist jetzt so sicher, dass ich es nicht mehr benutzen kann, wenn das Gerät nicht entsperrt ist. Also, langsam geht mir der Sicherheitswahn echt auf den Senkel. Ja, ich will zumindest noch mein Bluetooth, also mein Gerät bedienen können mit Bluetooth, auch wenn es nicht entsperrt ist. Zum Heulen ist das. Naja, okay, daheim angekommen. Ja, klar, natürlich, Mi Fit App gestartet und, was soll das? Kann keine Verbindung aufbauen zu meinem Mi Band. Das erste Mal, kein Problem gehabt, die ganze Zeit das Headset auch benutzt. So, am Sicherheits-Update jetzt ein Problem. Es sind also noch mehr Probleme dazugekommen. Ja, und dann musste ich Bluetooth ausschalten, komplett wieder einschalten. Ja, und dann, erstmal habe ich eine komische Meldung bekommen, das Bluetooth-Headset war gar nicht mehr da. Das ist gar nicht eingeschaltet gewesen. Und er hat es probiert zu connecten. Ist mir vollkommen rätselhaft, ja. Gut, ist natürlich dann fehlgeschlagen, danach konnte ich auch wieder das MyBand ansprechen, ja. Aber seht ihr, jetzt ist schon wieder ein Problem dazugekommen. Das ist totales Chaos. Die haben meiner Meinung nach den kompletten Überblick verloren. Die machen hier Sachen, fixen ein Sicherheitsproblem und fünf andere Probleme tauchen auf. Ja? Bluetooth ist einfach schlimm. Auch bei Google, und das ist schade. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht 100%, wie es bei Apple ist. Offenbar gibt es da auch bei einigen Probleme. Ja, okay. Aber ich habe auch Probleme mit, also bei mir im Auto, ja, neuerdings allerdings, nur, ja, mit dem Google Assistant zusammen. Ja, ich habe ja gesagt, der Piep ist weg, ne? Einmal mit dem Auto verbunden, Google Assistant einmal benutzt und dann ist der Piepton für immer weg. Für immer weg, weil der jetzt immer über Bluetooth ausgegeben werden soll. Und wenn das Bluetooth-Gerät nicht da ist, dann gibt's auch kein Beep. Also geht's Beep ins Nirvana. Fertig. Google Assistant geliefert. Ja? Nutze ich kaum noch, weil es kein Bestätigungspiep mehr gibt. Ja? Ja, so sieht's aus. Mit den Autos, ja, okay, da macht natürlich auch jeder Hersteller sein eigenes Ding, aber da muss ich ganz klar sagen, es wird von viel mehr Autos Apple-Geräte unterstützt, ja, also ich sag nur VW, BMW, ja, ich glaube Mercedes auch offiziell, die nutzen alle das System von Apple, sogar noch mit sehr vielen Verbindungen, ja, so dass man also wirklich sagen kann, das sind noch Sonderfunktionen, die aufgerufen werden können, die normalerweise so nicht gehen. Aber gut, ich erwarte nur, dass sich jemand an die Bluetooth-Standards hält und dann funktioniert's ja normalerweise auch mit den Android-Geräten. Ja, wie gut's mit den Android-Geräten funktioniert, das hat dann wieder mit den Android-Geräten zu tun. Also da ist auch noch Arbeit zu tun bei beiden. Ja, ganz klar. Aber immerhin, ja, habe ich zum Glück einen Toyota, ja, der eben sich an den Bluetooth-Standard hält. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Ja, es gibt Schlimmeres, ich weiß. Aber gut, warum Nissan da nicht mit Apple kann, weiß ich nicht. Ja, vielleicht halten die sich eben nicht an die Bluetooth-Standards. Keine Ahnung. So, nächstes Thema bei der Community war Kommentare auf YouTube. Die Community, tja, wo ist die denn, ne? Der Volker schreibt, nachdem ich in den Netcasts immer wieder von der Community höre, habe ich sie bereits mehrfach in der Android-App, YouTube-App, ne, gesucht und nicht gefunden. Nur beim Öffnen der einzelnen Folgen, zum Beispiel Uncast 361, gibt es unten, ganz unten, die Kommentarfunktion. Jetzt habe ich mal den Windows-Desktop-PC angeworfen und siehe da, der Reiter Diskussion erscheint bei den Netcasts. Dieser Reiter fehlt bei mir in der YouTube-App. Ist das richtig oder mache ich da was falsch? Ich möchte gerne die Community, Stichwort Mobile First, auf meinem Smartphone lesen. Ja, bravo, Volker, genau richtig. Und Google hat da wirklich geschludert, ja, von wegen Mobile First. In der Tat gibt es kein Discussion-Tab in der YouTube-App. Die könnt ihr nur in der Web-Version bekommen. Jetzt ist aber das Problem, wenn ihr zum Beispiel auf den Link klickt in den Beschreibungen, in der Beschreibung vom Netcast, ja, also zum Beispiel in eurer Podcast-App, ja, steht das ja da drin, ne? Und dann habe ich ja immer die Links zu der Community. Wenn ihr da draufklickt, öffnet sich die YouTube-App. Okay, das ist schlecht. Ich habe jetzt mal den Mobil-Link gepostet. Ihr könnt nämlich ohne Probleme bei der mobilen Version von YouTube in eurem Browser, ja, dieses Diskussionstab sehen. Ja, also nutzt diesen mobilen Link und gebt den in Google Chrome ein. Also in dem Chrome-Browser. Dann funktioniert's, dann werdet ihr nicht zu YouTube geleitet, sondern ihr werdet einfach auf die Webversion von YouTube geleitet und dort ist dann auch, tada, der Discussion-Tab und ihr kommt dann direkt da rein. Kann man leider nichts machen. Wie gesagt, warum das Google so gemacht hat, ich kann mir nur so vorstellen, dass die noch ein bisschen Angst haben, ja, über der YouTube-App diese Discussions anzubieten, weil ihr wisst ja, es gibt sehr viele Trolle, ja, und wenn ich mir dann vorstelle, die meisten machen das eben über Mobile heutzutage und der Discussion-Tab ist eigentlich so eine Channel-Diskussion und deswegen hat man da wohl Angst davor, dass dann die Channels überflutet werden von Troll-Kommentaren und so. Ja. Es ist vielleicht auch nicht mehr so im Fokus von Google, weil Google konzentriert sich ja leider auf die großen YouTuber, die haben bereits ganz andere Funktionen. Ich warte darauf, bis das für alle freigeschaltet wird. Es gibt nämlich schon exzellente Community-Funktionen bei YouTube für die großen YouTuber. Da könnt ihr dann auch viel mehr machen, ja, und viel aktiver dann auch noch rangehen. Aber im Moment geht das eben leider noch nicht für diesen Kanal. Ja. Sowieso nicht, bevor ich nicht die 10.000 Views zusammen habe für The Netcast. Ja, ist eigentlich eine Schande, dass es so lange schon dauert. Was soll denn das? Was soll denn das? Ja, das gibt's nicht. Da klaut mir doch YouTube wieder Views. Das gibt's doch gar nicht. Ja, egal. Aber also von den Höreranzahlen her müsste ich die 10.000 Views eigentlich in wenigen, also so, ich denke, in 4 Wochen maximal zusammen haben. Ne? Komisch. Ja. Gut, also der Mobile-Link ist in den Shownotes drin und das könnt ihr dann, da könnt ihr dann direkt in die Community gehen. So, dann komme ich jetzt zur App der Woche. Und ich habe schon über Kimono Friends diesmal in der Rios Wochensicht gesprochen. Ja, wenn ihr Animes nicht ganz abgeneigt seid, hört mal rein. Ja, das ist vielleicht ganz interessant. Und da gibt es jetzt ein schönes Spielchen, das nennt sich, ja, ne? Wie nennt es sich denn? Könnt ihr mal raten. Es ist ein Spiel über Kimono Friends, ja, über dieses Anime, macht Spaß, ist lustig, ist klein, ja, klein. Und das ist, ich übersetze es mal, ja, das ist das Second Creation Game of Animation, also von dem Anime Kimono Friends, ja, nicht schlecht. Und es ist eigentlich ein extrem simples Spiel, muss ich gleich von Anfang an sagen. Ich hasse es ja zu sagen, aber das ist eine Mischung zwischen Jump'n'Run und Flappy Birds. Ja, also so wie Super Mario. Wie heißt es? Super Mario Play oder sowas? Ja, auf dem Smartphone. Ungefähr so ist es. Das heißt, die Figur läuft und ihr müsst nur zum richtigen Zeitpunkt auf Sprung drücken, also auf dem Display tippen und dann springt das. Springt diese Figur. Alle Charaktere sind vorhanden, die Berühmtheit erlangt haben. Ja, im Internet ist das jetzt so ein richtiges Meme geworden, die Charaktere von Kimono Friends. Serval Chan ist dabei, der japanische Ibis ist dabei. Die Pinguine, ja, wo sind denn Pinguine? Sind die Pinguine dabei? Ne? Vielleicht so am Ende, ja, ich verrate noch nichts. Der Waschbär ist dabei, einer der sehr berühmten Kandidaten bei Kimono Friends, ja. Und es gibt verschiedene Games, wo der Ablauf auch jeweils verschieden ist. Also zuerst springt ihr nur einfach rum, dann müsst ihr auch mal fliegen, Ibis hilft euch da dann auch in der Luft zu bleiben, allerdings nicht für sehr lange, ne, weil wer das Anime kennt, weiß natürlich, der Ibis strengt sich sehr an und kann auch Kaban-chan tragen, ja, in dem Fall ist es aber, glaube ich, Serval, nein, auch Kaban wird hier getragen und kann aber nicht so weit fliegen, ne, weil es doch schon eine schwere Last ist. Ne. Gut, und das heißt, das Spiel ist immer wieder ein bisschen anders, ja, aber es bleibt immer schwer. Das ist meiner Meinung nach ein kleines Manko dabei. Ja. Lasst euch durch die japanische Sprache nicht abschrecken. Ihr müsst da nichts groß lesen, ja. Also selbst wenn ihr Japanisch könnt, das ist so komisch geschrieben, da habt ihr auch Probleme, selbst wenn ihr Japanisch könnt, das zu entziffern. Ne? Das spielt da gar keine Rolle. Ja, ihr könnt da die Level auswählen, ganz einfach, und dann geht's los. Ihr könnt die Levels direkt anspringen und eben diese durchspielen. Oben läuft dann Counter mit 31%, also beziehungsweise von 0 bis 100%, ja, je nachdem, wie weit ihr kommt. Und ich sag euch, das ist brechend schwer. da durchzukommen. Ja. Von daher weiß ich nicht, wie die Langzeitmotivation aussieht. Auf jeden Fall, wer Fan der Serie ist oder überhaupt Anime-Fans oder süße Charaktere mag, der ist hier bei Kemono Friends richtig bei diesem kleinen, ja, Jump-and-Run-Spiel für Mobile, das will ich mal sagen. Hm? Ja. Damit sind wir am Ende des Uncasts für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Infos habt, nur her damit, die Community bei The Netcast. Ich hab's ja schon gesagt, Mobile-Link ist jetzt auch vorhanden in den Shownotes. Und da könnt ihr alle Fragen und alles posten, freue ich mich immer. Und die Links eben, die findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte immer die Mehrzahl denken, thenetcasts.com, sonst landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine super schöne Woche, bleibt gesund und haltet euch kühl, ja. Und haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!